Herzlich willkommen zu Deutsch Perfekt Audio. Wissen Sie schon, welche Deutschprüfung Sie machen wollen? Und auch, wie Sie sicher bestehen? Prüfungsangst ist für viele real. Gut ist, wenn man darüber sprechen kann. Wir nennen Ihnen also gerne die wichtigsten Wörter und Formulierungen zu diesem bekannten Phänomen. Und wünschen jetzt schon mal alles Gute für die Deutschprüfung. Für Clemens Hoffmann war ein Besuch in einem südindischen Restaurant in Berlin nur ein Test, keine Prüfung. Er fragt sich aber seit seinem kulinarischen Experiment, warum essen wir in Deutschland nicht mehr mit den Fingern? Denn eigentlich schmeckt es so sehr gut. Mit den Fingern kann man auch zeigen. Zum Beispiel auf das eine spezielle Brötchen in der Bäckerei. Eleganter ist es aber mit ein paar Formulierungen aus der Alltagssprache. Lernen Sie mit uns, wie man auch sprachlich zeigen kann. Das und vieles mehr hören Sie diesmal auf Deutsch Perfekt Audio.